Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Mord. Und ich möchte gerne mit Leuten, mit Menschen sprechen, die indirekt oder sogar direkt von einem solchen Verbrechen, von einem Mord betroffen waren oder betroffen sind. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, 0130 2911, das ist die kostenfreie Telefonnummer. Ihr könnt natürlich auch anonym hier anrufen und die kostenfreie Faxnummer, die lautet 0130 11 51 22. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Rosita und die ist 48 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Rosita. Ja, mein Lebensgefährte ist vor 10 Jahren ermordet worden. Vor 10 Jahren? Ja. Wie ist es zu diesem Verbrechen gekommen? Er wusste so viel. Und derjenige, der ihn umgebracht hat, er hat halt Angst gehabt, dass er plaudert. Mhm. Von was wusste er zu viel? Es war aus dem Milieu und die haben gemeinsam ein anderes Bordell angesteckt und mit Haschisch und so weiter. Mhm. Was hat genau dein Freund gemacht damals? Wir haben beide in einem Club gearbeitet. Ein Erotikclub? Nein, ein richtiges, also ein Bordell. Ein Bordell, mhm. Ja. Mhm. Und er war Geschäftsführer und ich habe da angeschafft. Mhm. Und er war in zu sehr viele Dinge verstrickt und, wie du es gerade gesagt hast, wusste nicht wusste zu viel, ja. Wie ist dann dieser Mord passiert genau? Er wurde aus dem Haus gelockt und durch einen anderen Bekannten. Und die haben dann am Bahnhof abgepasst und dann ist er weggebracht worden und umgebracht worden und zerstückelt. Und zerstückelt? Ja. Also sie haben ihn zuerst entführt? Ja. Ja. Und wohin entführt, weißt du das? In andere, also in das Bordell von seinem Bekannten da. Und haben sie ihn zuerst erschossen? Nee, sie haben ihn bestialisch erstochen. Und das ist dann hinterher genau alles genauso aufgeklärt worden? Ja. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis der Fall dann geklärt war? Fast 3 Jahre. Mhm. Wie hast du damals davon erfahren? Kannst du dich genau daran erinnern? Aus der Zeitung. Aus der Zeitung? Ja. Hast du ihn nicht vermisst? Doch. Aber ich habe gedacht, er hätte eine Dummheit gemacht und hätte sich abgesetzt. Ne? Mhm. Was hattest du denn auch schon... Also du hast ja nicht die Polizei benachrichtigt. Nee, ich wollte ja nicht auch noch einen Strick drehen. Mhm. Wenn du sagst, dass er so bestialisch ermordet worden ist, wie kannst du dir das erklären, wenn man ihn nur, in Anführungszeichen, quasi mundtot machen wollte? Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Da steckt dann ja ein ungeheurer Hass auch hinter. Hatte er denn, gab es da auch alte Fäden und alte Geschichten mit dem Mörder? Nee, wir wollten aussteigen und das waren für sich alles. Mhm. Also du kannst dir diese ungeheure Brutalität nicht erklären? Nee. Mhm. Kennst du, erkanntest du damals den Mörder? Ja. Näher auch? Ja. Hättest du ihm das vorher zugetraut? Niemals. Mhm. Denn dann sind ja noch weitere Morde aufs Tablett gekommen. Ne? Er hat insgesamt 3 Menschen umgebracht. Ja, ja. Hatte dein Lebensgefährte denn in diese Richtung auch mal eine Angst geäußert? Oder nie. Also kam das dann völlig überraschend? Ja. Mhm. Warst du bei der Gerichtsverhandlung dabei? Ja. Du hast dann den Mörder deines Freundes gesehen? Ja. Was war das für ein Gefühl? Wenn ich gekonnt hätte, ich hätte ihn abgestochen. Mhm. Ich habe einen Hass gehabt und den habe ich heute noch. Nach so vielen Jahren? Ja. Für wie lange ist er verurteilt worden? 3x lebenslänglich. Das heißt, er sitzt immer noch? Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich den Tag erlebe, dass er rauskommt. Diesen Tag wird es geben, meinst du? Ja. Mhm. Weißt du wann? Ahnst du wann? Ich weiß nicht wann, aber ich lebe auf diesen Tag hin. Was heißt, du lebst auf diesen Tag hin? Ich will diesen Menschen fragen, warum. Mhm. Denn er hat mir in der ganzen Gerichtsverhandlung überhaupt keine Anzeichen von Reue oder irgendwas gezeigt. Mhm. Wie hat er das denn in der Gerichtsverhandlung begründet? Auch so, wie du es gerade gesagt hast, dass da irgendwas... Er hat überhaupt nichts begründet. Er hat überhaupt nichts begründet. Nix. Er hat während der ganzen Gerichtsverhandlung quasi geschwiegen. Ja. Hat sich nicht zu dem Vorfall, zu dem Fall geäußert. Nee. Das ist ja ungeheuerlich, ne? Seine Mittäter, die haben den Mund aufgemacht, aber er ihn überhaupt nichts. Mhm. Du hast deinen Freund, deinen Lebensgefährten sehr geliebt. Ja. Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen gewesen? Fast 10 Jahre. Mhm. Und obwohl so viele Jahre jetzt vergangen sind, gibt es keinen darüber hinwegkommen. Nee. Schon alleine, weil eben nicht der ganze Mensch begraben wurde, sondern nur ein Teil. Wie wurde der andere Teil nicht gefunden? Nee. Ach du Liebe. Es wurde nur der Rumpf gefunden. Arme, Beine, Kopf, alles abgetrennt. Wurde dieses im Gericht auch thematisiert? Ja. Warum diese Brutalität? Ja. Und da hat er sich auch nichts gesagt. Nichts, nichts, gar nichts. Das ist ein Tier. Nee, das ist, ein Tier ist humaner. Ja, ja. Wenn dieser Tag eintritt und er wird freikommen, erstmal die Frage, erfährst du das überhaupt? Ja. Wie erfährst du das? Ich habe einen Bekannten bei der Kripo. Mhm. Ist dein Hass immer noch so groß, dass du für dich auch nicht garantieren kannst? Nee, ich kann nicht garantieren. Mhm. Was überwiegt denn mehr, der Hass und das Rachegefühl oder einfach das Wissen wollen, warum? An zu sich der Hass. Mhm. Dass ein Mensch einfach so bestialisch umgebracht wird, ohne eine Chance haben, sich zu wehren. Mhm. Er hat ja dann das Leben deines Freundes real zerstört und er hat im Prinzip dein Leben auch zerstört. Weil wenn man so sehr hasst und so sehr unglücklich ist, ist das ganze Leben dadurch ja kaputt eigentlich. Ja. Mhm. Und ich kann auch nie wieder eine andere Beziehung aufbauen. Es gab keinen anderen Mann seitdem. Nee. Mhm. Weißt du, Rosita, ich glaube, dass jeder, der das hört, nachvollziehen kann, was für eine Wut in dir lebt oder was für ein... Von Hass auch. Ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass das Ganze nur noch viel schlimmer würde, wenn du irgendetwas anrichten wirst, wenn er rauskommt. Ich kann keiner Fliege was zu Leide tun, aber ich kann nicht garantieren, wenn der mir gegenübersteht, dass ich einfach nur zugucke oder... Hast du denn irgendwas durchgespielt schon? Willst du zu ihm hingehen? Oder willst du mal alles auf dich zukommen lassen? Nee, ich will vor dem Gefängnis warten. Du willst vor dem Gefängnis warten? Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Du bist jetzt schon so vom Unglück gezeichnet. Ich möchte nicht, dass du noch unglücklicher wirst, wenn du unter Umständen diesen Menschen erschießen würdest. Ihr habt doch nichts mehr zu verlieren. Hast du in den letzten Jahren mit deiner Trauer und deinem Hass alleine gelebt oder hast du irgendjemanden gehabt, mit dem du das austauschen konntest? Nee. Ganz alleine? Ja. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Fehler, Rosita. Ich glaube, man dreht sich immer im Kreis und man denkt immer dasselbe und man frisst sich von innen dann so auf. Ich weiß. glaube, es wäre sehr, sehr gut für dich, wenn du einen Menschen hättest, der von außen dir so ein bisschen einfach mal zuhört und dass man reden kann und dass du nicht immer dasselbe, ich vermute, dass du immer grübelst und immer dasselbe denkst und immer alles durchspielst. Mir vergeht ja kein Tag, an dem ich nicht damit konfrontiert bin. Arbeitest du, bist du auch beruflich noch tätig? Nein, ich bin schwer krank. Also das kommt auch noch dazu. Ja. Du kennst meine Sendung, glaube ich. Ja, ich gucke regelmäßig. Dann weißt du, dass immer ein paar tolle Leute im Hintergrund arbeiten. Somit auch ein Psychologe. Jetzt wink nicht ab, wenn ich sage Psychologe. Nee. Ich möchte sehr gerne, dass du mit der Elke redest. Mit einer Frau werden wir angenommen. Das ist eine Frau. Das ist die Elke heute Nacht, ja. Die lässt sich jetzt gleich sehr viel Zeit, dass ihr beide gut reden könnt miteinander. Und vor allen Dingen halt auch mal nochmal darüber nachdenkt, gemeinsam, was sein wird, wenn dieser Mann rauskommt. Und was ich ganz wichtig finde, vielleicht gemeinsam nachdenkt, ob du vielleicht jemanden findest, mit dem du öfters dich unterhalten kannst, einen Ansprechpartner findest. Liebe Rosita, ich danke dir sehr für das Vertrauen, dass du mir so von deiner Trauer und deinem Leid erzählt hast. Du kennst das Verfahren, leg mal auf und die Elke wird dich gleich anrufen. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, Rosita. Nicole ist am Telefon und die ist 23 Jahre alt. Hallo, Nicole. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich habe jetzt auch gerade zugehört und mein Problem ist, das ähnelt sich ziemlich, weil ich mir im Moment jede Nacht Gedanken darüber mache, wie ich am besten meinen Onkel umbringen könnte. Deinen Onkel? Ja. Was ist da passiert? Der hat mein ganzes Leben völlig kaputt gemacht. Der hat dein Leben völlig kaputt gemacht? Völlig kaputt gemacht, ja. Warum? Der hat mich seit meinem 12. Lebensjahr missbraucht und bin jetzt seit 3 Jahren in Therapie, weil ich halt auch einen Selbstmordversuch hinter mir habe dadurch. Und meine Familie weiß es jetzt seit einem Jahr, dass das passiert ist. Und ich habe eigentlich gedacht, dadurch wird das irgendwie alles, da kommt das alles wieder in die richtige Bahn und ich kann damit besser umgehen, aber... Nicole, ich werde dich mal eben ganz kurz unterbrechen. Ich muss mal in die Regie was fragen, meine Technikerin, die Jeanette. Ich höre ständig ein Brummeln. Hört ihr das auch? Ist okay? Okay. Du bist seit 3 Jahren in einer Therapie, sagst du? Ja. Wo und wie lebt der Onkel jetzt? Er hat halt eine eigene Familie, der ist jetzt seit 2 Jahren verheiratet, hat eine Frau mit 3 kleinen Kindern und das macht mich auch wahnsinnig fertig, wenn ich so sehe, dass er halt als auf glückliche Familie mimt, ne? Und mit den 3 kleinen Kindern dabei, ne? Sind da auch Mädchen bei? Ja. Wie ist das damals dazu gekommen? Er war dein Onkel. Das war halt so, dass mein Vater, der ist damals wieder weg gewesen, weil er halt Fernfahrer ist. Meine Mama ist Alkoholikerin und ich habe irgendwo auch Zuflucht gesucht. Ne? Aber du hast nicht bei ihm gewohnt? Nein. Das war irgendwo mein Ansprechpartner, wenn ich irgendwas hatte, bin ich immer zu ihm hin. Und er hat es halt für mich ausgenutzt, das Ganze. Und im Alter von 12 Jahren fing es an? Ja. Und wie oft hat das dann stattgefunden? In der Woche, im Monat? Ja, so 2-mal die Woche war es schon. 2-mal die Woche? Ja. Wie hast du damals, als du Kind noch warst und Jugendliche, wie hast du das da eingeordnet? Wie hast du darüber gedacht? Es war unterschiedlich. Als es angefangen hat, habe ich irgendwo noch gedacht, so irgendwo, ich krieg Zuwendung, ne? Als Frau ist irgendwo. Und habe irgendwo auch gedacht, weil er mir halt auch ständig immer gesagt hat, dass er mich so doll lieb hat und dass ich irgendwo da auch irgendwo Halt hab, ne? Hab dann erst viel später mitgekriegt, dass er dadurch mich völlig kaputt gemacht hat, weil ich mich immer mehr zurückgezogen habe, keine frischen Freunde mehr hatte, eigentlich ja in meiner Scheinwelt gelebt habe. Hat er dich all die Zeit vergewaltigt? Ja, missbraucht, würde ich sagen, vergewaltigt, ich weiß nicht, weil es ist immer noch irgendwo bei mir drin, der Gedanke so, dass er halt auch ständig zu mir gesagt hat, ich will das ja irgendwo auch, ne? Aber es kam dann schon sehr früh zum richtigen Geschlechtsverkehr, den er forciert hat. Ja. Und du musstest dann natürlich alles Mögliche bei ihm machen, vermutlich. Ja. Hattest du während dieser Zeit auch ein schlechtes Gewissen? Absolut, ja. Weil ich halt auch irgendwie, ich hatte nie einen festen Freund. Ich hatte davor überhaupt keine Erfahrung, nichts, ne? Und irgendwie, ich wusste eigentlich gar nicht genau, was da abläuft, ne? Und immer irgendwo auch das Schuldgefühl gegen meinen Eltern über und weiß nicht, irgendwie kam ich mir schon ziemlich blöd dabei vor. Hast du es dann irgendwann irgendjemandem erzählt? Bis vor 3 Jahren, bis die Therapie angefangen hat, niemanden. Und wem hast du es da erzählt? Das war halt nach dem Selbstmordversuch, weil halt ziemlich viel schief gelaufen ist, auch mit meiner Ausbildung und Prüfungsstress und irgendwie, da ist alles irgendwie zusammengebrochen. Und es ist dann zu dem Zeitpunkt erst rausgekommen. In der Therapie halt, weil ich die Zwangsanweisung bekommen hatte nach dem Selbstmordversuch. Ja. Wer weiß es dann über deinen Therapeuten hinaus noch? Meine Eltern wissen es nicht. Die wissen das. Stehen die wenigstens zu dir? Die stehen voll hinter mir. Wieso ist es dann jetzt in den letzten 3 Jahren, ich vermute mal, dass es nicht der Fall ist, noch zu keiner Anzeige gekommen? Weil ich einfach da eine Panik vor habe, weil ich meinen Eltern auch nicht erlaube, dass sie zu meinem Onkel hingehen und sagen, wir wissen darüber Bescheid. Weil ich damit einfach nicht umgehen kann, dass meine Eltern jetzt da hingehen und sagen, hör mal zu, wir wissen das, ne? Müssen denn überhaupt deine Eltern da hingehen? Nee, aber ich denke, wenn ich die Anzeige mache, wissen meine Eltern erstens das. Oder so weiß mein Onkel, dass meine Eltern Bescheid wissen. Und meine Therapeutin, wo ich immer noch in Behandlung bin, sagte auch, dass ich im Moment eine Anzeige und eine Gerichtsverhandlung auch psychisch gar nicht durchstehe. Ja, gut, das ist natürlich sehr wichtig, wenn die Frau das sagt. Wobei ich also grundsätzlich immer der Meinung bin, wenn derjenige, der betroffen ist, das verkraften kann, dass man unbedingt eine Anzeige erstatten sollte. Unbedingt, ohne Wenn und Aber. Ja, ich habe da auch wahnsinnige Panik vor, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt so, dass ich mit meinen Eltern halt auch noch nicht Näheres gesprochen habe, sondern einfach nur, dass da irgendwo irgendwann was war. Und dass ich halt einfach... Ach so, die ganzen Details und wie drastisch das war, wissen die überhaupt gar nicht. Es ist halt nur so, dass sie wissen, dass er mich missbraucht hat und in welchem Alter es angefangen hat, aber... Also unser Thema ist ja heute Mord. Und du hast gerade ganz am Anfang gesagt, dass du fast schon Mordgedanken, nicht fast, dass du Mordgedanken hegst, deinem Onkel. Ja. Ja. Nun ist das natürlich der falsche Weg. Das wäre natürlich nicht der richtige Weg. Und ich glaube auch fast, dass das nicht so ganz real bei dir ist, sondern halt resultierend auch aus so einer hilflosen Wut, ne? Es ist halt so, dass ich irgendwo jetzt meine Wut auch in die andere Bahn gelenkt habe, dass ich halt jahrelang mich selber fertig gemacht habe, mich selber halt praktisch auch dazu noch zerstört habe und dass jetzt halt durch die Therapie die Wut irgendwo anders hingelenkt wird. Hast du denn, hast du das Gefühl, dass du bei deiner Therapeutin da gut aufgehoben bist? Absolut. Ja, das ist wichtig. Dann kann ich dir nur wirklich sehr wünschen, Nicole, dass du einmal in diesen guten Händen bleibst bei der Frau, dass es euch gemeinsam gelingt, dich da zu festigen und dass es irgendwann so weit sein wird, dass du dieses Schwein anzeigen kannst, damit der seine Strafe bekommt, die er verdient. Ja. Das wünsche ich. Ich wünsche dir die Stärke dazu und ich wünsche ihm, dass er ins Gefängnis kommt. Ja, ich weiß nicht, irgendwo was drängt ist, dann kommt er nach 3 Jahren wieder raus und ich sitze dann da mit dem gleichen Gefühl, weiß ich nicht. Ich glaube, so einfach ist das nicht. So einfach ist es nicht. Ich glaube, dass dir das letztendlich dann auch eine Genugtuung sein wird. Aber das ist natürlich das sind Details, die du wirklich dann mit deiner Therapeutin besprechen musst. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Florian, 16 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Florian, das Thema heute Nacht ist ein sehr ernstes Thema. Ja, und bei mir ist gerade ziemlich ernst. Nicht nur bei mir, bei mir in der Stadt, also wir sind 2 Gangs, sozusagen, die White Sox und die Warriors. Und ich bin bei den White Sox und die Warriors, die haben einen von uns auf dem Heimweg, haben die aufgelauert und haben ihn dann so verprügelt mit Baseballschlägen, auch Messerstiche und so, dass er dann im Krankenhaus gestorben ist. Er ist gestorben? Ja. In der Nacht dann noch. Was, welche Stadt rufst du an? Aus Ulm. Ja. Ja, und die sitzen jetzt auch in U-Haft, 3 Stück von den anderen, von den Warriors. Und unsere Sag mir doch mal, damit ich das ein bisschen verstehe und einordne, was für Gangs seid ihr? Also wir sind einfach Jugendliche, die sich so... Einfach klicken? Ja, zusammengeschlossen. Also keine politischen Sachen im Hintergrund? Nee. Weiß nicht, eigentlich denkt man das gar nicht, dass es hier in Deutschland gibt, nur so in Amerika irgendwie. Ja, das gibt's zwar. Die kriegen sich, also was habe ich selber auch nicht gedacht. Sind das nur Deutsche? Ist es gemischt? Oder ist eine Gruppe nur ausländisch? Oder? Nee, alles Mögliche. Deutsche, Türken, Italiener, was auch immer. Und der Hass gegeneinander ist im Prinzip unbegründet. Man ist halt irgendwie Konkurrenz oder weiß ich was. Also die andere Gruppe, die Warriors, sind eigentlich von uns entstanden, weil zwei oder drei Stück aus den White Sox haben sie nicht mehr mit uns vertragen und haben dann die andere Gruppe gebildet und die haben dann immer gedacht, sie wären die Besten und so. Es gab noch Prügeleien schon, aber... Hast du auch schon mitgeprügelt? Ja, also ich bin schon mit reingekommen, ja. Gehen denn auch schon mal Gewalttaten von euch oder von dir aus? Also meistens nicht, weil... Aber manchmal schon. Die kommen halt zu uns, also sozusagen, da wo wir uns treffen. Was provoziert euch denn an der anderen Gruppe? Weswegen prügelt ihr euch? Ja, meistens kommen die zu uns her, also da, wo wir uns immer treffen, und dann fangen sie an, mit Steinen auf uns zu werfen und Glasflaschen. Einfach so, weil ihr seid nun mal Gegner, oder wie? Ja, sieht so aus, und dann kommen sie halt her, oder irgendwann gibt's halt einfach kommt zur Prügelei. Ja, und auf den sie erschlagen haben, haben sie ja gelauert, der ist auf dem Nachhauseweg gewesen. Warum haben sie speziell auf den gelauert? Wahrscheinlich, weil er alleine war. Und auch da war nichts Konkretes vorgefallen. Es war einfach... Wut oder Hass, was auch immer. Ja, aber ich versuche ja zu verstehen, woher diese Wut und dieser Hass kommt. Das entwickelt sich vielleicht mit der Zeit immer, Mann. Ja, aber... Man schlägt sich gegenseitig in eine Prügelei. Ja, aber warum prügelt man sich? Warum? Schwer zu sagen. Im Konkurrenzkampf, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Wie viel seid ihr jeweils in der Gruppe? 32, 33, die anderen wissen wir nicht genau. Und wir wollen also eigentlich so wie Racheakt, wollen wir sowas ähnliches unternehmen. Das wollt ihr? Ich meine, die haben einen von uns umgebracht. Das kann man nicht so auf sich sitzen lassen. Florian, da sitzen jetzt welche in Untersuchungshaft, ne, sagst du? Ja. Die sind angezeigt worden von wem? Ja, von uns. Und von... Natürlich von den Eltern, von dem Jungen. Ja. Und jetzt sitzt ihr, ich habe den Namen gar nicht richtig verstanden, in eurer Gang da zusammen und überlegt allen Ernstes, Rache zu üben und einen von den Jungs umzubringen? Ja, eigentlich schon. Bist du bei Trost? Bist du noch bei Trost? Ja, weil ich meine... Überleg mal, was du da Schlimmes überlegst. Was ihr euch da... über was ihr da nachdenkt. Ihr denkt darüber nach, einen Menschen umzubringen, Mann. Ja. Jetzt kommen wir nicht mit dem Argument, ja, die haben das auch getan. Das ist so unglaublich schlimm, was da passiert ist. Ja. Und dasselbe wollt ihr jetzt auch noch machen? Ich weiß nicht. Du willst ein Menschenleben auslöschen, die vielleicht alle so in deinem Alter sind, 16, 17, 18, weiß ich was. Und danach... ist auch dein Leben oder euer Leben versaut und ihr sitzt im Knast. Und weswegen? Wegen nichts. Dieser Tod ist schon unglaublich traurig und sinnlos von dem Jungen. Ja, darüber sind wir auch sehr bestürzt. Ja, dann sei bestürzt und trauert. Aber mach doch, um Gottes Willen, treib das Unglück doch nicht noch weiter, Mensch. Ja. Wie ja? Ja, ich meine, es ist ja auch nicht sozusagen von mir ausgegangen, das mit den Reisen, sondern das haben wir, der wo da ermordet wurde, das war ja nicht mein naher Freund, sondern das sind die Cousins von denen. Die sind. Wie alt sind denn die anderen Kumpels von dir? Alle 16, 17, 18. Sind das nur Jungs oder sind auch Mädels bei? Nee, auch Mädchen. Und wie ist denn die Stimmung in eurer Gang? Gibt es einzelne Stimmen, die sagen, wir wollen jetzt Rache, oder gibt es schon auch Leute, die sagen, nee, das können wir nicht machen? Ja, bei uns, die Jungs, die Cousins von ihm, die wollten das mit dem Racheakt. Und die meisten Mädchen von uns haben gesagt, dass wir das nicht machen sollen. Mhm. Und du hast dich bisher auch klar geäußert oder noch nicht so ganz klar? Nee, eben nicht. Also ich weiß selber nicht. Rufst du jetzt hier bei mir auch an, um letztendlich das zu besprechen, weil du dir unsicher bist? Mir Rat holen, ja. Mhm. Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass jetzt einer gestorben ist. Ja, das ist genau das, was ich sage, was ich meine. Es ist jetzt halt, wie soll ich sagen, viel Luft zwischen uns, heiße Luft. Florian, setz alles dran in dieser Gang. Ich weiß nicht, was für einen Einfluss du hast und was für welche Hierarchie du da stehst. Das ist ja immer oft sehr kompliziert in den Klicken. Setz alles dran, um den Kumpels das auszureden. Ja. Und wenn das absolut nicht der Fall ist, dann zieh dich da raus. Oder informiere die Polizei, wenn es wirklich ganz ernst wird, um auf jeden Fall ein Verbrechen zu verhindern. Es ist so schlimm, ich sage das nochmal ganz klar, was da passiert ist. So schlimm und so traurig und ein so sinnloser Tod. Macht es nicht noch schlimmer, macht es nicht noch schlimmer. Okay, also ich werde es versuchen. Und ich denke auch mal darüber nach, wenn das schon so sich zugespitzt hat mit euren Gangs. Jetzt auch, das sage ich jetzt nur mal speziell zu dir. Was willst du denn noch da, wenn es um Leben und Tod da schon geht? Wieso bist du da drin eigentlich? Das sind alles meine Freunde und ich bin gern mit denen zusammen. Mhm. Ist ja im Prinzip auch gar nichts gegen zu sagen, wenn das nicht so schlimm ausufert. Ja. Ich meine, schon schlimm. Ja. Also dieser Typ, der es gemacht hat, oder die es gemacht haben, die werden verurteilt werden? Ja, wir wissen ja auch noch nichts so genau, Tatsache und sowas. Mhm. Also die Polizei sagt uns ja auch gar nichts. Mhm. Ich meine, wenn die verurteilt werden, dann bekommen die mit Sicherheit kein Gefängnis oder so. Dann würden die mit Sicherheit auf Bewährung rausgelassen, wenn es noch weil die zu jung unter 18 sind oder so. Mhm. Gut, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber alles ist kein Grund, dass ihr noch ein solches Unglück anrichtet. Lieber Florian, bitte halt dich da raus. Also, wenn du mich anrufst und wenn du mich ein bisschen magst oder respektierst, dann nimm das auch sehr ernst, was ich sage. Lass absolut die Finger da raus und versuch deine Kumpels da in der Richtung zu beeinflussen. Ja? Ja. Okay. Okay. Ja, dürfte ich vielleicht noch jemand grüßen? Nicht sehr gerne, Florian. Nicht? Oh. Tschüss. Ja, okay, Ade. Jetzt ist die Jana dran und Susanne, 23. Hallo? Ja, hallo. Hallo, hier ist die Jana. Jana. Wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Auch. Mhm. Und zwar, die Geschichte ist so, mein Vater war früher vor 15 Jahren beim BND. Ja. Und die haben ihn dann da eingeschmuggelt in die DDR. Mhm. Also beim Geheimdienst, ne? Ja, überall. Genau. Mhm. Bundesnachrichtendienst. Ja, die haben es dann auch geschafft, dass er in die Stasi kam. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, ich glaube, er ist vergraben worden oder irgend sowas. Und dann haben sie aufgedeckt, dass er ein Maulwurf war. So nannte man das, also ein Spion von der anderen Seite. Genau, ja. Das haben die Stasi-Leute aufgedeckt. Ja, genau. Mhm. Und er hat es irgendwie mitbekommen, weil ein Kontaktmann ihm das verraten hat, also ganz, ganz kurzfristig. Mhm. Und beim Versuch, seine Papiere zu holen und zu fliehen, haben sie ihn dann kurz vor der Grenze erschossen. Mhm. Und das war für mich ein blutiger Mord. Mhm. Ist er direkt an der Grenze erschossen worden, quasi nach dem, dass die das so dargestellt haben, dass er fliehen wollte? Nee, das war kurz vor der Grenze und das konnte dann auch verheimlicht werden. Also das wurde nicht öffentlich oder das wurde auch nicht in der Statistik aufgenommen von den Mörden an der Grenze. Was heißt denn kurz vor der Grenze? Ein Kilometer oder ein paar Meter? So 10 Kilometer. Ach, 10 Kilometer. Also ja, das war schon noch ein Stück davor. Also das ist dann wirklich ganz brutal abgeknallt. Ja, genau. So wie es an den ganzen natürlich auch. Also er hatte keine Chance zu fliehen oder sowas. Und ich meine, meine Schwester und ich, die Nadine, wir hatten nie eine Chance, uns von ihm zu verabschieden. Mhm. Auch jetzt, wir wissen noch nicht, wo er begraben liegt, wo wir uns von ihm verabschieden können. Wir warten darauf, dass die Akten freigegeben werden, mhm, und wir darauf Zugriff nehmen können. In welchem Jahr war das? Das war vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren. Wie habt ihr das denn überhaupt dann damals erfahren, wenn das so still und heimlich alles gemacht worden ist? Wir waren erst 8 Jahre alt damals, mhm, und hatten uns unsere Mutter erzählt, dass unser Vater, wir dachten damals noch, als wir klein waren, dass er irgendwas, ein Manager oder sowas gewesen ist, mhm, und man erzählt, dass er in Hongkong war und dann hieß es, er hat einen Herzinfarkt gehabt. Mhm. Weißt du denn, wie deine Mutter oder wie eure Mutter das erfahren hat? Hat die das über den BND dann erfahren? Die war davon benachrichtigt worden. Also die hat das gewusst, aber die hat es uns nicht gesagt, erst als die Grenze aufgemacht worden ist. Mhm. Also wir wissen auch noch nicht so lange davon. Mhm. Aber die Mutter wusste schon die näheren Umstände des Todes und des Mordes. Ja. Aber nicht, dass er so brutal erschossen worden ist, wie es der Fall war. Ich habe gerade gesagt, da ist Jana und Susanne. Ist Susanne deine Schwester? Ja, wir zwei, wir sind Zwillinge. Ah, ihr seid Zwillinge. Hm. Ist sie neben dir? Ja, aber sie ist nicht in der Lage zu sprechen am Telefon. Also es ist besser, wenn wir beide miteinander weiterreden. Ja. Ich meine, sie ist auch in Therapie, weil sie irgendwo hinbeikommt. Hm. Aber wie alt wart ihr dann, als ihr das von eurer Mutter dann doch die wirkliche Wahrheit erfahren habt? 1989 haben wir das erfahren. Hm. Das sind ja doch schon auch viele Jahre jetzt her und es ist dir und euch noch so nahe. Ja. Ihr wisst überhaupt nicht, wo der Vater begraben liegt. Nee, wir wissen es immer noch nicht. Wir müssen warten, bis die Akten freigegeben sind. Und warum sind die noch nicht freigegeben? Nach so langer Zeit jetzt? Ich weiß nicht. Es ist einfach nicht möglich gewesen, uns die Akten zu geben. Das wird das Ende dieses Jahres der Fall sein, dass wir es bekommen. Bekommt ihr denn da genügend Unterstützung von Seiten der Behörden? Oder hast du den Eindruck, dass die da auch mauern und dass die sich gar nicht richtig darum bekümmern? Ich meine, wir bekommen halt die normale Waisenrente. Mhm. Sonst nichts. Also meine Mutter, glaube ich, bekommt noch etwas immer wieder. Ja, ich meinte jetzt auch, was die endgültige Aufdeckung des Falles angeht, dass ihr Akteneinsicht bekommt und so weiter. Hast du den Eindruck, dass ihr da genug Hilfestellung bekommt? Nee, ich hab fast den Eindruck, die wollen uns wirklich Steine in den Weg legen, dass wir da nichts rausbekommen. Und warum meinst du das? Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht genau, wie die Umstände waren von meinem Vater. Also ich weiß gar nicht, also wir wissen noch nichts Genaues eigentlich. Also ihr habt ihr müsst einen Tod verkraften und verarbeiten, der eigentlich völlig im Nebel liegt. Ihr wisst nur, dass der Vater erschossen worden ist von der DDR, von der DDR-Seite. Ja. Und eigentlich alles andere ist nebulös. Ich glaube, gerade weil wir nicht wissen, wie es passiert ist, wie die Umstände waren. Bitte? Gerade weil wir nicht wissen, wie die Umstände waren und so, können wir vor allem die Zusammenhänge darüber hinwegkommen. Hm. Wie ist der Kontakt zu eurer Mutter? Der ist sehr eng und sehr innig. Hm. Redet ihr denn in der Familie sehr, sehr viel nach wie vor über den Fall? Das geht nicht, weil das kann man einfach nicht. Weil also es dann... Also man hat einen Standard dazu, dass... Hm. Das endet dann immer in Heulen und in Weinen. Also du hast den Eindruck, oder ihr habt den Eindruck, dass die Traurigkeit erträglicher wäre, wenn ihr die genauen Umstände wüsstet. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder wenn ihr auch eine Grabstätte hättet, wo ihr mal hinfahren könnt. Wo wir für ihn beten könnten. Hast du überhaupt die Hoffnung, dass man ihn ordentlich begraben hat? Das ist auch was, was uns halt ziemlich tief trifft, weil wir wissen ja nicht, was wir mit ihm gemacht haben. Mhm. Ob sie ihn haben liegen lassen oder ob sie ihn irgendwo hingetan haben. Dieser Fall hat ja neben eben der persönlichen Tragik ja auch eine politische Komponente. Wie denkst du, oder wie denkt ihr, jetzt auch im Nachhinein, über diese Geschehnisse und auch über das politische System, das nun diese verursacht hat? Das ist unbeschreiblich, das kann man nicht sagen. Also es ist eine Wut auf das System und auf die Regierungen. Hart. Nun hat, auch darüber werdet ihr sicher viel schon selbst auch nachgedacht haben, euer Vater sich ja aber auch bewusst und selbst in diese Gefahr gebracht, ne? Indem er eben als Agent in die DDR gegangen ist. Wie denkst du, wie bewertest du das? Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass man, dass mein Vater irgendwie gezwungen worden ist, also das zu machen. Von wem? Vom BND. Weil er hatte eigentlich auch eine Strafe, die er hier abzusitzen hätte. Mhm. Und weil er, mein Vater aus der DDR kam, ach so, haben sie gemeint, wäre es nicht so auffällig, wenn er zurückkommen würde. Also müsstet ihr doch die gleichermaßen die Wut auf die ehemalige DDR haben, aber auch auf die ehemalige Bundesrepublik. Ja. Weil die tragen dann ja, der BND trägt dann ja genauso viel Schuld an dem Tod eures Vaters, wenn er sogar vielleicht wider Willen dort hineingezwungen wurde. Genau. Und das wäre ja vielleicht auch ein Grund, weswegen die Behörden diesen Fall gar nicht so klären wollen. Das meinen wir eben auch, uns wenn nur Steine in den Weg legen. Mhm. Habt ihr denn einen guten Rechtsbeistand oder macht ihr das alles alleine? Nee, wir haben jetzt auch einen Rechtsbeistand, weil das kann dazu weitergehen. Mhm. Ihr wart sehr jung, als das passiert ist. Ja. Was sind deine oder eure schönsten Erinnerungen an den Vater? Ich meine, wir haben ihn in Erinnerung als erfolgreichen Geschäftsmann und als treuen und lieben Vater und als einen ganz tollen Menschen. Ich hoffe sehr, dass diese Sache aufgeklärt wird. Und ich hoffe sehr, bei all meiner Kritik immer an der DDR, dass hier auch die BND-Seite aufgeklärt wird. Und dass so etwas auch mal, wenn es aufgeklärt ist, richtig an die Presse kommt, dass der BND, unser Geheimdienst, da vielleicht auch sehr viel Dreck am Stecken hat. Ja. Das ist jetzt ein Einzelfall, von dem man jetzt mal so en passant hört, aber es gibt sicher viele, viele andere ähnliche Schicksale. Ich wünsche dir und deiner Familie, deiner Schwester und deiner Mutter von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben 1.37 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1Live, hier ist Jürgen Domian, hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk. Und unser Thema heute Nacht heißt Mord. Und ich habe ja gerade schon mit Leuten geredet, die in irgendeiner Weise mit diesem Thema direkt oder indirekt zu tun haben. Und ich würde das auch gerne weiter tun. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, die Telefonnummer lautet 0130 2911 und die Faxnummer 0130 11, 51, 22. Und jetzt begrüße ich herzlich die Claudia und die ist 37 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja, guten Morgen, Claudia. Du hast kein Wasser getrunken. Ich habe kein Wasser getrunken, weil wir hier unsere Geräuschquelle ausschalten wollen. Du bist ja aufmerksam. Ich darf das vielleicht mal eben nachholen. Ja, weil meine Stimme ist auch etwas belehrt. Durch meinen Husten, entschuldige bitte. Ja. Ja. Zum Thema. Zum Thema. Gasexplosion in der Vorstadt. Frau stirbt in Trümmern. Ja. Zwickau, den Montag, den 12. Dezember 1994. Zwickau. Ja. Mhm. Wir sind aus Frankfurt. Mein Papa hat bei einer bekannten Computerfirma gearbeitet, als Computersystemanalytiker. Mhm. Unisys, die haben geschlossen. Somit war er sehr frühzeitig im Ruhestand. Mhm. Und er musste natürlich eine zweite Existenz aufbauen. Mhm. Hat somit in Zwickau ein Haus gekauft. Unter großen Entbehrung. Ja. Als Wessi im Osten. Er hat es bekommen. Mein Mann hat unten ein Geschäft gemietet, in diesem Haus, also bei seinem Schwiegervater. Mhm. Und kurz darauf wurde dieses Haus in die Luft gejagt, aus Eifersuchtsgründen von einem Mieter. Ja. Sprich, der Mieter war mit einer Thai verlobt. Aber diese Eifersucht bezog sich nicht auf euch? Nein. Nein, das war eine Sache, die in dem Haus stattgefunden hat. Genau, oder? Also mein Vater hatte dieses Haus endlich bekommen, über Banken etc., kennen wir ja, ne? Wer nichts hat, der kriegt nichts. Wir hatten es endlich. Habt ihr denn in dem Haus auch gewohnt? Mehr oder weniger, ja. Aber es ist sonst außer diesem einen Todesfall niemand zu Schaden gekommen? Doch. Doch. Also, es fing so an. Mein Vater hat das Haus gekauft, es wurden Mieter gesucht, das Haus wurde saniert. Mhm. Eine total neue Gasleitung wurde gelegt, sprich mit Sicherung, also mit den neuen Gassicherungen. Mhm. Ich kenne mich jetzt auch nicht so aus. Mhm. Und wir hatten unser das Geschäft drin und der letzte Mieter, ein sehr schlampiger Mieter, der meiner Mutter auch sehr missfallen hat vom Äußeren her, hatte wohl ein Verhältnis zu einer Thai, dessen Freund aus Eifersuchtsgründen das Haus an einem Freitagabend in die Luft gesprengt hat. Der Freund von der Thai? Also der Freund von dem Freund von der Thai. Ja. Und der hat das also sehr geschickt gemacht. Ja, er hat, ich vermute mal, an der Leitung manipuliert. Ja, genau, er hat diesen Sicherheitspropf entfernt. Mhm. Weil in den neuen Gasleitungen ist ja ein Sicherheitsbruch. Mhm. Ja, wir wollen gar nicht die Details jetzt da so wissen. Ja, den hat er halt entfernt. Ja. Es war keine alte Gasleitung, es war eine neue. Dann ist das ganze Haus in die Luft geflogen? Luft geflogen. Die 81-jährige Frau stand also tot mit dem Bett auf der Straße. Mhm. Und der Mann, um den die Eifersuchtsszene ging, der Mieter, er lag dann an schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Wie viele Menschen sind dann letztendlich gestorben? Zwei. Wo wart ihr während der Explosion? Mein Mann und mein Papa sind freitags nach Frankfurt nach Hause gefahren. Mhm. Wie jeden Freitag. Also ihr wart nicht in dem Haus? Nein, unterwegs. Mhm. Aber es kam halt auch des Öfteren vor, dass sie eben auch übers Wochenende dort blieben. Mhm. Aber an dem besagten Tag Gott sei war Dank nicht da. Dieser Mensch, der das gemacht hat, ja. Ist er gefasst worden? Ja. Und zu was ist er verurteilt worden? Zu 12 Jahren. Mhm. Bei guter Führung 3/4 der Strafe. Mhm. Aber dieser Mensch weiß, glaube ich, nicht, was er angerichtet hat. Wieso meinst du das? Weil aufgrund dessen, was passiert ist, war natürlich abgesehen von materieller Existenznot, ganz klar, die haben nichts geschenkt bekommen. Die Mieter haben natürlich soziale, wie sagt man... Meinst du denn, dass der Mann das vorsätzlich gemacht hat? Ja, ja, der hat also schon... er ist auch wegen Mordes verurteilt worden? Ja. Mhm. Der hatte also wie lange sitzt er jetzt bereits im Knast dann? Ja. Wie lange? Wie viele Jahre sitzt er jetzt schon im Knast dann? 2,5. 2,5, Und er hatte auch vorher schon ein Kinderheim in der Nähe von Zwickau, also auch in Thüringen, im Kreis Thüringen, Sachsen. Was empfindest du gegenüber diesem Mann? Hass. Mhm. Denn abgesehen jetzt von der existenziellen Not. Mhm. Gut, mein Mann hat sich dann ein neues Geschäft gesucht, bei uns geht's weiter. Mhm. Aber es sind immerhin zwei Menschen gestorben, ne? Es sind zwei Menschen gestorben, die ich gekannt habe. Mhm. Unter anderem eine alte Frau, die sehr, sehr lieb war. Mhm. Zweitens, mein Vater hatte also ein halbes Jahr nach diesem Fall einen Herzinfarkt. Mhm. Er musste in Zwickau reanimiert werden. Er war so Und das hängt mit Sicherheit alles damit zusammen. Alles. Ja. Und mein Vater leidet heute noch drunter. Leidet heute noch drunter. Ja. Claudia, vielen Dank, dass du das erzählt hast. Das ist auch eine harte, wirklich eine harte Story. Und so einen ähnlichen Fall gab es vor einiger Zeit hier in, bei uns in Nordrhein-Westfalen ja auch, dass jemand an einer Gasleitung manipuliert hat. Man soll es eigentlich nicht glauben, aber es gibt solche Menschen. Alles Gute. Danke. Tschüss. Simone, 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Morgen Simone. Ja, also, es ist jetzt 2 Jahre her. Mhm. Meine Freundin und ich waren damals oben an der Nordsee in den Sommerferien. Ja, sozusagen haben wir da Ferien gemacht. Hat noch eine echt schöne Zeit, so 1,5 Wochen. Ja. Ja, dann sind wir halt wie jeden Abend sozusagen in unsere Stammdiskothek gegangen. Mhm. Und dort hat sie wohl eine Bekanntschaft gemacht. Mhm. Ist mit dem dann auch wohl weggegangen, ich weiß es nicht. Aber du warst doch dabei, ne? Oder? Nein, ich war nicht dabei. Ich hab. Ach, du bist nicht mit in die Disco gegangen? Doch, ich war zwar schon da, aber ich hab da mich halt sozusagen, ja, was kann man sagen, verliebt, wie man es nimmt. Mhm. Und hab da eigentlich weniger auf meine Freundin geachtet. Mhm. Ja, und dann ist sie halt wohl mit dem weggefahren. Und sie ist dann halt 2 Tage später in einem Waldstück tot aufgefunden worden. Und die Obduktion hat dann halt ergeben, dass sie erst vergewaltigt wurde und dann erdrosselt. Mhm. Und es war halt eine harte Zeit, die 2 Tage, weil ich nicht wusste, wo sie war. Was hast du hast es dann an dem Abend aber noch bemerkt, ne, dass sie weg war? Ja, also ich habe mir wohl gedacht, sie ist wohl mit dem weg und macht sich da was für eine Stunde sozusagen. Mhm. Wann wurdest du denn unruhig? Am nächsten Morgen, als sie nicht da war. Mhm. Hattet ihr zusammen ein Hotel oder ein Zelt? Oder wie habt ihr? Wir hatten ein Zimmer zusammen in einer Pension. Und dann war sie am nächsten Morgen nicht da und dann würdest du... Am nächsten Morgen war sie nicht da und das war ich, bin ich eigentlich nicht von ihr gewohnt gewesen. Hast du dann direkt die Polizei benachrichtigt? Oder wie hast du? Ich habe erst zu Hause angerufen, Bescheid gesagt. Mhm. Zu Hause war dann alles auch von, ja, also voller Unruhe. Und dann habe ich auch gleich da die Polizei verständigt. Es wurde dann eine Suchaktion gestartet. Also sie war dann als vermisst gemeldet. Und wie gesagt, 2 Tage später wurde sie dann halt von Spaziergängern in einem kleinen Waldstück tot aufgefunden worden. Und dieses Waldstück war nicht weit entfernt von eurem Ort, wo ihr Urlaub gemacht habt? 2,5 Kilometer. Mhm. Machst du dir Vorwürfe? Ja, ich mache mir Vorwürfe, weil ich sie an diesem Abend alleine gelassen habe. Mhm. Hätte ich sie nicht alleine gelassen, wäre es wahrscheinlich nicht passiert und ich mache mir noch bis heute Vorwürfe und... Andererseits, Simone, es hätte auch dann alles so passieren können, selbst wenn du diesen Mann dann auch kennengelernt hättest. Wahrscheinlich hat er sich sehr nett und freundlich verkauft und dann hättest du ja auch noch gedacht, ne, dann sollen sie sich vielleicht eine schöne Nacht machen. Du hättest ja bestimmt nicht gesagt, nee, dann fahren wir nicht mit dem weg oder so, ne, wenn der freundlich aufgetreten ist. Das konntest du doch beileibe nicht erahnen, was da für eine Katastrophe sich anbahnt. Ja, aber trotzdem macht man sich da Vorwürfe. Klar, das macht man schon. Weg und ist klar, aber ich sag dir das ja erstmal so als ganz Außenstehender. Mhm. Manchmal ist es begründet, wenn man sich Vorwürfe macht, dass man wirklich hätte etwas verhindern können. Aber in diesem Fall sehe ich das nicht so, dass du da hättest was verhindern können. Vielleicht, wenn dir aufgefallen wäre, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, aber ich vermute mal, dass der sich sehr gut verkauft hat, sonst wäre deine Freundin ja gar nicht mit dir mitgefahren. Oder wie schätzt du sie ein? Du kanntest sie doch gut. War sie schon skeptisch, was Männer so angeht und dass sie intensiv hingeguckt hat? Ja, eigentlich schon, aber wie es halt so ist, es war wahrscheinlich für sie nur eine Nachtbeziehung und... Ihr wart ja auch sehr jung, ne? Du bist jetzt 19. War sie in deinem Alter? Nee, sie sie war 19. Sie war damals 19? Sie wäre jetzt 21 gewesen. Ist der Täter gefasst worden? Nein. Ist nicht gefasst worden? Nein. Und niemand konnte auch eine Täterbeschreibung machen? Nein. Es hat, das, niemand hat sie beobachtet in der Diskothek mit dem Mann? Es hat sich halt nichts herausgestellt. Es wurde zwar gesucht nach Zeugen, aber meisten waren wahrscheinlich auch Urlauber da, die das wahrscheinlich auch hinterher, die weggefahren sind, auch nicht mehr so mitbekommen haben. Die Familie deiner Freundin, macht die dir irgendwie so durch die Blume auch Vorhaltung? Nein. Nein. Hast du noch immer Kontakt mit der Familie? Ja, sie hatte noch eine jüngere Schwester, die ist bei mir in der Klasse und dadurch hat man halt noch ein bisschen Kontakt, aber es ist nicht mehr so wie früher. Man hat sich auseinandergelebt. Hast du denn jemanden, mit dem du gerade auch über diese Schuldgefühle intensiv reden kannst? Ja, ich rede oft mit meinen Eltern darüber und halt mit Freunden, aber verkraftet habe ich das immer noch nicht so. Hast du dir mal darüber nachgedacht, vielleicht mal in eine Beratungsstelle zu gehen oder einen Psychologen zu suchen, der dir dann ein bisschen bei hilft, für eine Weile zumindest? Ja, das hat mir meine Mutter auch schon geraten und ich bin im Moment am Überlegen, ob ich das gleich machen soll. Ich fand das keine schlechte Idee. Aber der schwerste Schock war immer noch, als man zwei Tage später zu der Polizei gehen musste und die Leiche identifizieren musste. Wer musste das machen? Das habe ich gemacht, weil die Eltern nicht kommen konnten. Die Leiche wurde dann überführt zu unserer Stadt und es war ziemlich hart, sie so da liegen zu sehen. Das hat man dir auch, das hätte man sich auch irgendwie anders lösen können, dass du das nicht machen musstest. Nun gut, nun ist es passiert. Ich sehe sie da halt immer noch da liegen. Also Simone, ich fände das, glaube ich, gut, wenn du dir da einen Fachmann, eine Fachfrau suchen würdest, um diese Sache einigermaßen für dich in den Griff zu bekommen. Nach 2 Jahren Eigentherapie, sage ich jetzt mal, hast du es ja nicht geschafft. Ne? Und du hast keine Schuld. Ich sag's ganz klar und eindeutig. Auch. Ich würde gar nichts sagen, wenn ich so ein bisschen denken würde, du hast Schuld, dann würde ich gar nichts jetzt sagen. Aber so einfach lässt sich das eben nicht lösen, ne? Dass einer einfach sagt, du hast keine Schuld, das hilft dir erstmal auch nicht so sehr viel weiter. Das Ärgerliche ist nur, dass dieser Kerl nicht gefasst wurde. Ja. Ist das Verfahren eingestellt worden? Weißt du da irgendwas drüber? Ich habe da auch nicht weiter mehr so verfolgt. Also ich weiß nur, dass er bis heute noch nicht gefasst wurde und keine Zeugenaussagen, es gibt keine Täterbeschreibung. Simone, möchtest du vielleicht auch jetzt im Anschluss nochmal mit unserer Psychologin ein bisschen reden? Ich weiß nicht. Musst du nicht, ich bitte dir das nur an. Andernfalls denk einfach mal drüber nach, dass du vielleicht dann zusammen mit deinen Eltern auch und mit einem Arzt, vielleicht mit dem Hausarzt, dass ihr euch irgendwo einen Therapeuten gemeinschaftlich aussucht, zu dem du dann mal gehen kannst. Also kein Rückruf jetzt von uns. Okay. Liebe Simone, alles Gute. Ja, okay, danke. Tschüss. Jorge ist am Telefon und der ist 26. Ja. Guten Morgen. Hi. Ich wollte zu meiner Vorrednerin was sagen. Und zwar diese Gedanken, die kann ja keiner nehmen. Also ich meine, wenn sie meint, sie ist schuld, da können 10 Psychologen kommen und sagen, sie ist nicht schuld. Das ist einfach so. Ich habe auch seit 2 Jahren diese Träume und was ist dir denn, was Fantasien, was wäre wenn oder was weiß ich. Was ist denn passiert bei dir? Ja, bei mir war das so, ich war in Spanien im Urlaub mit meinen 2 Geschwistern und meinen Eltern. Und wir waren so in der letzten Woche, da war so ein Stadtfest, wir sind um 7:30 morgens dahin gefahren. Ja, und dann habe ich meinen Bruder halt auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe halt nur noch gesehen, wie ein Mädchen ihm auf den Kopf gehauen hat. Wie alt war dein Bruder? Bitte? Wie alt war dein Bruder damals? 20. Mhm. So, und das war dann so, ich habe gesehen, ein Mädchen hat meinen Bruder auf den Kopf. Ich so, ja, was ist das denn? Ich bin gegangen, ihm geholfen. Dann gab es halt noch 2 andere Jungs. die dann da irgendwie noch was mit zu tun hatten. Mit denen haben wir uns halt gekloppt. Ich hatte den, wie sich später herausstellte, den Mörder dann vor meinen Füßen. Ja, und der hat dann eine Unachtsamkeit von mir ausgenutzt und hat meinen Bruder erstochen. Wie, vor deinen Augen? Ja, also, was heißt vor meinen Augen? Vor meinen Augen und vor 40 anderen Augenpaaren, sag ich mal. Nur hinterher hat es keiner gesehen, außer ich und zwei Freunde von mir, die dabei waren. Er hat deinen Bruder erstochen? Ja. Auf offener Straße? So vor einer, ich sag mal, vor einer Kneipe. War er sofort tot, dein Bruder? Der war nicht sofort tot. Also ich, das was mir immer im Gedächtnis bleibt, dass er sich die Hand ans Herz hielt und zu mir dann irgendwie meinte, ob ihm das T-Shirt noch einigermaßen gut steht. Dann fiel die Hand runter und mir das Blut ins Gesicht. Ob ihm das T-Shirt noch steht, hat er gefragt? Ja, also das war wohl halt irgendwie so schockmäßig, keine Ahnung. Mhm, ja. Und dann ist er zusammengebrochen, ich schnell mit ihm rausgerannt, Krankenwagen angerufen. Und wie das in Spanien so ist, halt tranquilo, ne? Und die Leute schon was getrunken gehabt. Mhm. Und das hat halt irgendwie gar keinen interessiert, so. Mhm. Ich weiß nicht. Und hat wahrscheinlich lange gedauert, ehe der Krankenwagen kam? Ja klar, und dann kam auch erstmal der Krankenpfleger, ohne Bahre, ohne nix. Mhm. Dann wollten sie die Bahre noch rausholen, dann stand ein Auto hinter, dann musste man den Krankenwagen noch vorsetzen. Das war also für mich, das war so ein Film, also ich meine... Hast du denn da in diesen Momenten, bevor der Krankenwagen kam zum Beispiel, überhaupt realisiert, kapiert, was da passiert ist? Gar nichts. Das war, ich hatte also einfach nur, du musst mal vorstellen, du stehst vor einer Person, die du liebst oder die was, ich sag mal, wo du nie sowas gedacht hättest. Mein Bruder war nicht der aggressive Typ, der sich jetzt, mein Bruder war im Gegenteil, mein Bruder war der super nette Typ, der, auch wenn er dich nicht gekannt hat, du hast ihm gesagt, ich muss da und da hinfahren, er hat dich einfach dahin gefahren. Ja. Auch wenn ich zu ihm gesagt habe, du bist ein Idiot, wenn du sowas machst, weil du bist zu lieb. Als du das Blut dann gesehen hast, was hast du denn da gedacht, was los ist? Ja, das Blut habe ich so gar nicht realisiert. Ich habe das erst realisiert, wo das von mir, sag ich mal, im Gesicht war, auf meiner Kleidung war. Und dann habe ich erst gedacht, ich so, ey, das ist mein eigenes Blut. Ich meine, das ist ja immerhin mein Bruder. Was ist denn mit dem Typ dann passiert? Ja, der Typ, der ist dann erstmal flüchtig gewesen. Der ist abgehauen, nachdem er zu... Ja, klar, also, ich meine, keiner bleibt da stehen und wartet, dass die Polizei kommt und ihn verhaftet. Hat er einmal zugestochen oder sogar mehrmals? Nee, einmal. Mhm. Einmal hat gereicht. Also es war so ein Butterfly-Messer, 12 cm Klinge, und die hat er ihm dann halt bis, also von unten links nach oben rechts durchgestochen. Und das war für mich also, oder das ist für mich immer noch eine Paranoia. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch meine Vorrednerin also echt super gut. Und erzähl mal. Ich meine, ich denke auch, ich bin schuld. Klar. Jörg, erzähl trotzdem mal noch weiter. Der ist dann abgehauen und hat man ihn dann dennoch bekommen? Naja, man hat ihn bekommen. Also, weil es gab wenigstens eine Person, die den Mut hatte, weil die Familie wohl, also die Familie von dem Mörder hat also einen ziemlich schlechten Ruf da in der Gegend. Und die haben wohl alle Angst vor ihm gehabt, außer einer, der hat ihn dann erkannt und hat dann mit der Polizei ist dann zu ihm hingefahren und die haben ihn dann verhaftet. Und wie alt war dieser Mörder? Auch 20. Ist er verurteilt worden? Ja. Zu wie vielen Jahren? Zu 9 Jahren, aber man hat mir gesagt, 9 Jahre, sag ich mal, Verurteilung, gute Führung, bla bla. Nach 4-5 Jahren ist der Junge draußen und lacht mich und meine Eltern aus. Und ich finde das also echt, ich meine, ich verstehe das nicht, wie jemand einfach hingehen kann und, ich sag mal, das Leben meiner Eltern, meins und das von meinem kleinen Bruder, der ist jetzt 14, einfach so wenig zerstören kann, weil es wird nie wieder so sein wie früher. Und die Ursache ist ja letztendlich gar nicht klar, ne? Was nee, die Ursache war einfach so, die zwei Jungs, also ich sag mal der Mörder und sein halt Kompagnon oder wie auch immer, die haben schon den ganzen Abend versucht, also Streit anzufangen, haben es nicht geschafft, weil viele Leute von den Leuten halt Respekt hatten. Und dann haben die sich dann wohl irgendwie mit einem Freund von meinem Bruder angelegt. Mein Bruder ist ihm zu Hilfe gekommen und musste dann dafür bezahlen. Ihr wart dann auch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Du hast ausgesagt. Ja, klar. Und ich meine, der Vater hat mich, sag ich mal, provokativ immer angelacht, ne, und auf Toilette angezwinkert und... Jörg, wir haben nicht mehr viel Zeit, eine Frage noch. Hat der Mörder dann zumindest in der Gerichtsverhandlung sein Bedauern zum Ausdruck gebracht? Gar nichts. Gar nichts. Er hat dabei sogar noch gelacht. Er hat meine Eltern noch angelacht. Das war so, wie wenn ich jetzt hingehe, bei dir in die Redaktion fahre, dein Redakteur da eben mal, sag ich mal, im Schuss im Kopf setze und dich dabei noch anlache. So als wenn ein Leben nichts bedeutet. Lieber Jorge, ist jetzt krass, aber ich muss mich verabschieden. Du hörst die Musik, die Sendung ist gleich zu Ende. Grüße ganz herzlich von mir deine Familie und sag Ihnen von mir, dass es mir sehr, sehr leid tut. Ja, es ist sehr schlimm, so etwas zu hören. Ich finde das korrekt, dass du das Thema jetzt gehabt hast. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. In der Technik Johannes Krause, morgen offene Talkradiosendung. Gute Nacht.